auch. Du wirst einmal tot sein und nix mehr blassen gab. Wirst nach dem Hundekot sein, den's auf der Erde gab. Auch du wirst einmal sterben und bist dann nicht mehr da. Und das werden erben, was alles deine war. Und das werden erben, was alles deine war. Auch du wirst dann nur Leiche, nur Staub im Molekül. Nur Nahrung für eine Eiche und nicht mal zu viel. Auch du wirst mal vergessen, dein Leben ist dann aus. Du wirst wieder gefressen und ruhst für immer aus. Du wirst wieder gefressen und ruhst für immer aus. An dir nagen Insekten, dann bist du fast geleckt. Dort, wo die Haare steckten, wird nicht einmal das Fett. Die Haut fällt dir vom Leibe, dein Schädel ist ein Kahn. Und treibst mit deinem Weibe immer noch einmal. Und treibst mit deinem Weibe immer noch einmal. Auf, hier steht mal ein Grabstein mit großem dicken Kreuz. Und Blumen werden da sein, wie Blumen an dem Kreuz. Du wirst einfach verfaulen und alle um dich mit. Man wird auf dich drauf aulen, wie auf ein Stückchen Shit. Man wird auf dich drauf aulen, wie auf ein Stückchen Shit. Jawoll! Vielen Dank. Nee, jetzt nach Hause. Tschüss.